Du machest, dass beide Sonn und Gestirn, ihre Gewissen laufen. Du setzet einem jeglichen Mann, seine Grenze. Du setzt einem jeglichen Lande seine Grenze.